Let's start with the basic two-beat turn, which is simply turning one full revolution to two beats of music. There's only two steps involved. You'll be stepping out with your left foot and pivoting all the way around and back together with the right to the starting position. I'll count it for you like this. Step left, around, and together with the right. Step left, around, and together with the right. That's all there is to it. Now, here comes the music. Bye. Love is in the air.

Wir sind alle über 40, haben Leben, nichts vermisst. Tiefe Spuren in unseren Herzen, tausend Sünden. Immer neben mir. I'm not afraid to. took a step inside. You smile at me, I never felt so shy. You rose and you back in your place. I wanted to do nothing but to slap his face. I left your house, it was a bad dream. Hey! oder schwarz. Da ist er zu Haus, er lässt keine aus. Oh yeah. Von Isa bis herein, glaubt jedes Mädchen, er ist dir nur treu. Oh, oh, Charlie, Charlie. Und Vollgas, wir feiern Hamburg. aufgewühlt, hab mich noch nie so gut gefühlt. In meinem Kopf marschiert ne Band und ein Freudenfeuer brennt. Du hast recht, ich kannte vor dir schon so zwei, drei süße Frauen, aber keine hat mich so dermaßen umgehauen. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. So I pray that it